Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, leitete die Arbeit des Landwirtschaftsbetriebes Nummer 1116 der 810. Truppe der koreanischen Volksarmee an. Ihn begleiteten Pang Yong-soo und weitere Funktionäre der Partei und der Armee. Kim Jong-un sprach: Der Bericht über die im Landwirtschaftsbetrieb neu gezüchteten Mais- und Trockenreissorten habe ihm große Freude bereitet, so sei er hergekommen. Dann begutachtete die ertragreichen Agrarkulturen, die in diesem Jahr geerntet wurden. Mit einem hellen Lächeln betrachtete er die großen Maiskolben und die schön gereiften Reisähren und bemerkte dabei, es sei herrlich und wunderbar. Wenn er die Erfolge des Landwirtschaftsbetriebes sehe, fühle er sich ganz froh. Er fuhr fort: Die Agrarkulturen neuer Sorten mit erstaunlich reichen Erträgen seien stolze Früchte des glühenden Patriotismus der Funktionäre, Parteimitglieder und Werktätigen des Landwirtschaftsbetriebes. Wenn die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, die sich für die Lösung der Ernährungsfrage der Bevölkerung auch an den schlechten Tagen auf die Ackerfelder begeben hätten, diese neu gezüchteten, ertragreichen Agrarkulturen gesehen hätten, hätten sie sich sehr gefreut. Bei der Besichtigung mehrerer Orte wie der Versuchs- und Zuchtfelder für Agrarkulturen und des Treibhauses informierte er sich ausführlich über die Zucht der Agrarkulturen. Dabei äußerte er seine große Zufriedenheit damit, dass der Landwirtschaftsbetrieb eine neue ertragreiche Maissorte für Dichtzucht, die für die Klima- und Bodenbedingungen Koreas geeignet sind, gezüchtet hat. Die kleinwüchsige neue Maissorte, so Kim Jong-un, sei gegen Regen und Wind beständig und ihre Vegetationszeit sei kürzer als die der anderen Maissorten. Daher sei sie für den Doppelanbau von Getreide in einem Jahr sehr geeignet. Insbesondere übertreffe der Ertrag pro Hektar die herkömmliche Vorstellung. Wenn man den Weizen als Vorfruchtpflanze und den Mais neuer Sorte als Nachfruchtpflanze anbaue, könne man auch unter den schlimmsten Bedingungen mehr als 10 Tonnen Getreide pro Hektar problemlos ernten. Die Funktionäre und Forscher des Landwirtschaftsbetriebes hätten durch lange, mühselige und leidenschaftliche Forschungsarbeit auch eine neue ertragreiche Trockenreissorte gezüchtet, die gegen die verschiedenen Schäden wie Dürre und Schädlinge beständig sei. Das sei wirklich großartig. Der stolze Erfolg des Landwirtschaftsbetriebes Nummer 1116 sei ein Triumph des Kurses der Partei der Arbeit Koreas auf die Verbesserung der Saatgüter. Dann schätzte Kim Jong-un die Funktionäre, Wissenschaftler und Forscher hoch, die neue Mais- und Trockenreissorte züchteten und stattete ihnen seinen Dank ab. Er begutachtete auch mehrere Agrarkulturen, die im modernen Treibhaus als Versuch angebaut werden. Dabei sagte er wohltätig, dass man das materielltechnische Fundament des Landwirtschaftsbetriebes Nummer 1116 festigen solle und dass er für den Bau eines neuen modernen Hightech-Treibhauses sorgen werde. Danach gab er dem Landwirtschaftsbetrieb wertvolle Hinweise. Er wies darauf hin, dass Saatzucht, das Saatbau und das Saatgutlieferungssystem für die im Landwirtschaftsbetrieb Nummer 1116 neu gezüchteten ertragreichen Mais- und Trockenreissorten konsequent zu schaffen, den Landwirtschaftsbetrieb in ein Forschungszentrum für Hightech-Agrarwissenschaft zu verwandeln, mehr talentierte Wissenschaftler und Forscher anzustellen und ihnen bessere Forschungs- und Lebensbedingungen zu gewährleisten. Kim Jong-un überblickte die breiten Ackerfelder mit reichem Getreide und betonte, in den letzten Jahren habe der Landwirtschaftsbetrieb Nummer 1116 der 810. Truppe der koreanischen Volksarmee unter der Führung der Partei einen energischen Kampf für die Durchsetzung des Kurses auf die Verbesserung der Saatgüter geführt, dadurch die ertragreichen Sorten gezüchtet und diese in die Produktion erfolgreich eingeführt. Vor allem freute er sich sehr darüber, dass der Landwirtschaftsbetrieb die neuen Mais- und Trockenreissorten gezüchtet habe, die eine Wende an der Landwirtschaftsfront herbeiführen können. Dann nannte er die neue Maissorte Pyongok 9. Weiter sprach er lobend, auch im Kampf für die Durchsetzung des Kurses der Partei auf die Verbesserung der Saatgüter stehe die Volksarmee an der Spitze. Der Landwirtschaftsbetrieb habe durch die hartnäckige Durchsetzung der von der Partei gestellten Aufgabe die ertragreichen Sorten gezüchtet und dadurch ein sicheres Unterpfand dafür geschaffen, in einigen Jahren die von der Partei bestimmte Getreideproduktionshöhe zu erreichen. Er hob hervor, die Landwirtschaft sei die wichtigste Angelegenheit für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates. Um den Sozialismus zu verteidigen und einen starken sozialistischen Staat aufzubauen, solle man die Landwirtschaftsproduktion rapide steigern. Daher habe die Partei der Arbeit Koreas die Landwirtschaftsfront zur Hauptangriffsrichtung für den Aufbau der Wirtschaftsnation bestimmt. Wenn man durch den ausgezeichneten Ackerbau die Ernährungsfrage der Bevölkerung richtig lösen wolle, solle man im Einklang mit den realen Verhältnissen des Landes, wo die Ackerflächen beschränkt seien, die Saatgüter ständig verbessern. Man solle mehr ertragreiche Sorten züchten, die wenige Dünger verlangen und hohe und sichere Erträge garantieren, sowie gegen Dürre, Regen, Wind, Frost, Hochtemperatur und Schädlinge beständig seien. Genosse Kim Jong-un äußerte die Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre, Parteimitglieder und Werktätigen des Landwirtschaftsbetriebes Nummer 1116 der 810. Truppe der koreanischen Volksarmee ihre ehrenvolle Mission und Pflicht als Bannerträger und Pionier bei der Durchsetzung des Kurses der Partei auf die Verbesserung der Saatgüter erfüllen werden.